El manual de la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Bye. 1925. Okay, now here's a can of the Mandarin Oranges. All new Saturday night, starting with an all new dog. We've been to the Dominican Republic several times prior. Mandarin Oranges. All new Saturday night. All new dog. We've been to the Dominican times prior. You're listening to the noise is the message. The message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. A room is not a room when you have left it. You're the only one. Thank you. Crazy interconnection. It's like I should be holding you. Download. dead. And it was selfish. I regret. Really. That I am who I am. Adjusts itself. Things on without trouble. But there is a space that we share. Kinship. And close. Maybe. Thank you.

shampoo. Sí, es cierto. Artista sonora Sol Reza presenta el 18 de marzo de 2015 su última pieza titulada In the Darkness of the World, versión para internet. In the Darkness of the World es un programa de radio experimental performance de la diseñadora de sonido y artista radial argentina, Sol Reza. A través del diseño sonoro, el trabajo sonoro experimental, grabaciones con hidrófono y micrófonos tradicionales y junto a la manipulación de paisajes sonoros, la pieza planteará una relectura del ambiente, los arabescos y las intrincadas geografías del clásico del siglo XIX, Mil Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne. In the Darkness of the World ha sido comisionada para ser estrenada como transmisión radial y como performance durante la versión 2015 del Festival CTM en Berlín, Alemania. El trabajo se compone de tres distintas piezas para diferentes medios, en vivo, en radio y en internet. El estreno se realizó el 26 de enero de 2015 en el HAU2, durante el CTM Festival en Berlín. El 13 de febrero de 2015 fue la premier para radio transmitida por la Deutschland, Radio Kultur de Alemania, y finalmente el 18 de marzo de 2015 se realiza el estreno de la versión para internet a través de la página www.darkness.radio-medioarte.com y a través de las distintas redes sociales. Nichts mehr vom Gewicht der Gummikleidung, der schweren Stiefelsohlen und der Atemgeräte, auch der schweren Kugeläder, in denen sich unsere Köpfe reibungslos drehen konnten, wie ein beweglicher Mandelkern in seiner Schale, bereiteten uns keine Beschwerden. All diese Gegenstände wurden unter Wasser umso viel leichter, die von ihnen verdrängte Flüssigkeit wog. ist el edificio descubierto por Archimedes. Des von Archimedes entdeckten Naturgesetzes. De repente, se dibujaron ante nuestros ojos algunas formas. Endlich zeichneten sich in der Ferne verschwommene Umrisse großer Gegenstände ab. Ich erkannte wenig später mächtige Felsen, bedeckt mit einem Teppich aus den schönsten Blumentieren. Ich war von diesem außerordentlichen Anblick überwältigt. Es war damals 10 Uhr vormittags. Die Sonnenstrahlen fielen in schrägem Winkel auf die Wasseroberfläche und wurden wie durch ein Prisma zerlegt, sodass die Ränder aller Blumen, Steine, Muscheln und Polypen in den 7 Regenbogenfarben schimmerten. Was für ein Augenweide. Ein Kaleidoskop in den Farbtönen Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. El entrelazamiento de colores era una maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero caleidoscopio de verde, de amarillo, de naranja, de violeta, de añil, azul, en fin, toda la paleta de un furioso colorista. Einziger Zweig. Keine der bodendeckenden Pflanzen oder auch der baumähnlichen Gebilde wuchsen oder rankten sich in horizontaler Richtung. Alle reckten sich vielmehr nach oben zur Meeresoberfläche. Selbst die dünnsten, kleinsten und schwächsten Ranken hielten sich aufrecht, wie Drahtstifte, weil es ihnen ihr Lebensraum, das Wasser, durch seine hohe spezifische Dichte so vorgab. Wenn ich im Vorbeigehen eine Pflanze mit der Hand beiseite bog, nahm sie augenblicklich ihre gewohnte Lage wieder ein. Wir befanden uns wahrlich im Reich der Senkrechten. Anfangs hielt ich fälschlicherweise Pflanzen für Tiere und umgekehrt. Aber das war auch kein Wunder. Denn in diesen unterseeischen Gefilden berühren sich Fauna und Flora so eng, dass ihre Trennung auch einem Experten schwerfällt. El enorme bosque estaba constituido por gigantescas plantas arborescentes, y tan pronto como penetramos en él, me sorprendió la singular disposición de sus ramajes que nunca había podido yo observar en lugar alguno. Fast täglich öffneten sich für einige Stunden die Aussichtsfenster im großen Salon. Und unsere Augen konnten sich an den Geheimnissen der Tiefsee nicht satt sehen. El Nautilus estaba inmóvil. Me levanté y me acerqué al cristal. Iluminada por la luz eléctrica, una enorme masa negruzca, inmóvil, se mantenía suspendida en medio de las aguas. Ich trat ans Fenster und sah hinaus. Im Kegel des Scheinwerferlichts schwebte ein großer, dunkler Körper regungslos im Wasser. Ich betrachtete das gigantische Tier aufmerksam, um es klassifizieren zu können. Da bemerkte ich meinen Irrtum. Triste era el espectáculo de ese casco perdido bajo el agua. Más lo era aún el de su puente, en el que yacían algunos cadáveres, amarrados con cuerdas. Conté cuatro. Cuatro hombres, uno de los cuales se mantenía en pie, al timón. Y luego, una mujer, medio asomada a la toldilla, con un niño en sus brazos. Era una mujer joven, y a la luz del foco del Nautilus pude ver sus rasgos aún no descompuestos por el agua. Rief ich, wir sahen ein Schiff vor uns, dessen gekappte Taue noch in ihren Ketten herabhingen, während der Rumpf unversehrt aussah. Demnach konnte das Unglück erst vor wenigen Stunden erfolgt sein. Drei Maststümpfe, die 2 Fuß aus dem Deck ragten, zeugten davon, dass die Besatzung in ihrer Not die Masten geopfert hatte. Aber das Schiff hatte sich geneigt und war vollgelaufen.